Abschnitt 5 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Russlands schwerster Kerker, Lefortowo. Kein Vergleich mit den anderen Gefängnissen Moskaus. Lefortowo ist das strengste. Posten mit langen Bajonetten auf dem Gewehr patrouillieren längs der Mauer, und wenn das Schloss sich rasselnd öffnet, um den Verwalter einzulassen, so meldet der Aufseher in dienstlicher Haltung Zahl und Beschäftigung der Gefangenen. Verbrecher gegen die Gemeinschaft und Mörder kommen nach Lefortowo. 390 sind jetzt da. Mindeststrafe 5 Jahre, Höchststrafe 10. Die Arbeitsräume gleichen nicht Werkstätten von Kleingewerbetreibenden, sondern einer Fabrik, einer mächtigen. 15 Webstühle langten aus Reutlingen ein, auch Wickel- und Zettelmaschinen, Strickerei- und Appreturmaschinen. Trikotageindustrie wird betrieben, alles elektrisch. Riemen sausen, Spulen drehen sich, Garne und Zwirne durchschneiden den Raum. 68.000 Meter Tuch werden im Packraum zum Versand bereit gemacht. 500 Damenjacken, das Monatsquantum. 2.000 Dutzend Kopftücher im Monat. 1.000 Paar Handschuhe für Eisenarbeiter pro Tag. Und außerdem täglich 60 Pullovers. Schwarz-weiße und grün-rote, nach einem neuen Muster aus Paris. 8 Stunden tägliche Arbeitszeit, 40 Rubel Monatslohn. Sprechen und singen kann man, so viel man Lust hat, sich die Arbeit aussuchen, täglich Briefe schreiben und täglich Briefe empfangen. Alle 14 Tage auch Pakete. Bei guter Führung gilt die halbe Strafzeit als Ganze. Eingeschränkt jedoch sind die Urlaube. Das Zellenhaus, noch in kaiserlicher Zeit erbaut, ist panoptisch. Radial verlaufende Korridore mit eisernen Balustraden in 3 Stockwerken. In der Mitte des Sterns fehlt der Aussichtsturm mit dem Diensthabenden an Signal- und Alarmapparaten, der in westlichen Zuchthäusern unvermeidlich ist. Bettstellen für 2 Mann in einer Zelle. Die Kammern sind nicht uniformiert. Der Inhaber darf sie ausstaffieren, wie er will. Einer hat das Bild von Frau und Kind im Rahmen über dem Bett, ein zweiter die gedruckte und kolorierte Ansichtskarte, einer bloß mit Hemd und, Klammer auf, langen, Klammer zu, Höschen bekleideten Dame, die auf einem Dache sitzt. Erotik der 90er Jahre. Ein dritter selbstgemalte Gemälde an der Wand. Jeder ist auf eine andere Zeitung abonniert. Der Eimer mit Wasserspülung steht in der Ecke. Das Waschbecken hat fließendes Wasser. Beim Raseur kann man den Kopf waschen und den Bart stutzen lassen, wie man mag. Keine Haar- und keine Barttracht ist vorgeschrieben, ebenso wenig eine Anstaltskleidung. Die Kantine ist eine ehemalige Zelle, ein kleines Magazin mit Wurstwaren, Butter, Schmalz, Tee, Zigaretten, Pfeifentabak und Weißbrot. Säuberlich trägt der Krämer die 5 Kopeken-Einkäufe in seine Bücher ein und war doch noch vor Jahresfrist Leiter eines staatlichen Industrietrusts und disponierte über Millionenbeträge. Ein anderer, er ist eben in der Drechslerei dabei, eine von den 16 Balalaikas für das Anstaltsorchester zu fabrizieren, hat sich als Inspektor einer staatlichen Kurortdirektion eine Unterschlagung zu Schulden kommen lassen, wofür er mindestens 5 Jahre in Lefortowo zubringen muss. Der Werkmeister der Trikotagenabteilung hatte während seiner Freizeit die gleiche Funktion beim Textiltrust inne. Von Neppleuten bestochen, von der GPU entlarvt, wurde er zu 6 Jahren Isolator verurteilt. Ein junger Soldat arbeitet in Uniform. Klammer auf, es gibt in Russland keine Garnisonsarreste, Klammer zu. Er wird der Montur entwachsen sein, wenn er herauskommt. 10 Jahre wegen Totschlages, begangen an dem ihn beim Wilddiebstahl ertappenden Forstgehilfen. Ein Bauer aus der Tulaer Gegend hat im Jahre 1917 an einem Bauernaufstand zugunsten Denikins teilgenommen. Wäre er damals erwischt und nicht gleich erschossen worden, sondern nur verurteilt, so müsste er längst frei sein, denn die vollgültige Hälfte einer 1917 verhängten Maximalstrafe lief schon 1922 ab. Er wurde jedoch erst vor 2 Jahren verhaftet, nachdem er sich von der antikommunistischen Revolte direkt in die Kampffront der Roten Armee geflüchtet und bei dieser jahrelang gedient hatte, bevor man erfuhr, was er auf dem Kerbholz habe. Die Dunkelzellen aus der Zarenzeit, in die man die ungebärdigen Sträflinge warf, sind beseitigt, ihre Wände niedergerissen, Fenster hineingehackt und der neue Raum als Marodenzimmer eingerichtet. Bei unserem Eintritt erhebt sich ein etwa 60-jähriger Hühne von seinem Sitz am Kavalett. Der schüttere Scheitel ist sorgfältig gekämmt, der weiße Knebelbart gepflegt. Selbst im Krankenmantel lässt er den emeritierten General auf den ersten Blick erkennen. War Chef der Eisenbahngendarmerie für das Kaiserreich Russland und soll zur brutalen Behandlung vieler politischer Gefangenen Anlass gegeben haben. Wohl mit Rücksicht auf sein hohes Alter verurteilte man ihn nur zu 5 Jahren schweren Kerkers. Aus dem gleichen Grunde wurde der greise Sozialist Oklatzki nach dem vorjährigen Sensationsprozess nicht erschossen. Er war einer der ältesten Parteigänger von Martow, Plechanow und Axelrod in Russland gewesen und wurde nach dem Umsturz mit einem entsprechenden Vertrauensposten belohnt. Bei Sichtung der staatlichen Geheimarchive stellte sich aber heraus, dass der alte Revolutionär länger als ein Menschenalter der Ochana-Berichte geliefert und seine Parteigenossen den Steppen Sibiriens preisgegeben hatte. Nun steht der Alte mit der Brille an einer Fräsmaschine, wie er es in seiner Jugend bei Siemens und Halske in St. Petersburg gelernt hat, und ist der tüchtigste aller 390 Gefangenen. Er repariert die kompliziertesten Störungen der Maschinen. Gerne lässt er sich in ein Gespräch über die sozialistischen Anfänge in Russland ein. Wenn man ihn aber nach Lenin fragt, macht er eine ablehnende Handbewegung. Den habe ich gar nicht persönlich gekannt. Das war ein ganz junger Mann, der erst sehr spät zu uns kam. Im Hofe schippt ein alter Mann Schnee, mit hoher Pelzmütze, langem Popenhaar und weißem, wallendem Bart. Das ist Sinizew, ein anderer Parteiführer. Er verdankt seine Haft in Lefortowo gleichfalls der Öffnung der Staatsarchive. Ohne sich in seiner Arbeit stören zu lassen, erzählt im Saal, wo Knöpfe überzogen werden, ein Bursche auf Befragen, er habe bei einer Rauferei im Dorfe 2 seiner Nebenbuhler erstochen, einen in die Schläfe und einen in den Bauch. Neben ihm ein Koreaner, der scheinbar als japanischer Sprachlehrer in Moskau, in Wirklichkeit aber als Spion wirkte. 3 oder 4 andere Japaner und Chinesen sind wegen Schmuggels von Opium und dessen Verkauf an Kinder in Haft. Der Koreaner ist nicht der einzige Spion, es sind viele hier aus allen Teilen des Erdballs. Wenn man mit ihnen in ihrer Muttersprache spricht und allerhand offene Eingeständnisse erhält, die die Spione vor der Behörde wohl nicht gemacht haben, greift man sich an den Kopf, versteht nicht, was die entlegensten Staaten für ein Interesse daran haben können, geheime Berichte über die russische Wehrmacht zu erlangen. In seiner Zelle, derzeit arbeitsunfähig, sitzt ein Arzt, Dr. Horer aus Laun in Böhmen, der in der österreichischen Armee gedient hat, kriegsgefangen, zuerst tschechoslowakischer Legionär, dann Regimentsarzt bei der Roten Armee wurde und als solcher mit der tschechoslowakischen Handelsmission in Moskau belastenden Verkehr unterhielt. 8 Jahre schweren Kerkers. Sonderbare Dinge behaupten einige Häftlinge über das Material, das sie der russischen Emigration nach Westeuropa geliefert haben. 100 Rubel für je einen Brief. Nur ein Narr hätte es abgelehnt, dafür ein paar Seiten Unsinn zu berichten, den sich die Weißgardisten in Paris, Berlin und Prag auch selbst ausdenken konnten. Einer erzählt sogar in seiner Muttersprache, die vom Gefängnisdirektor nicht verstanden werden kann, seine Frau friste in Lettland noch immer von dieser einträglichen Berichterstattung aus Moskau ihr Dasein. Im Club der ehemaligen Anstaltskirche spielt ein Mann Klavier, der 2 in der Provinz aufgeführte Opern und einige kleinere Sinfoniekompositionen geschrieben hat. Er ist wegen Kinderschändung in Haft und vertont das Drama »Iwan der Schreckliche« von Alexei Tolstoi. Dem affichierten Stundenplan kann man entnehmen, dass von 8 bis 10 Uhr vormittags Unterricht für Analphabeten, von 10 bis 12 für Fortgeschrittene erteilt wird, dass 2-mal in der Woche der dramatische Zirkel, 4-mal in der Woche der Schachclub, 4-mal in der Woche der musikalisch-vokalisatorische Verband, Klammer auf, der einfach der Gesangsverein ist, Klammer zu, und 1-mal der politisch-historische Verein tagen. Allabendlich findet die Bibliotheksausgabe und 2-mal wöchentlich juristische Beratungen statt. Alle 14 Tage eine Kinovorstellung. Eine Zeitung gibt es nicht. Während in 20 Gefängnissen Russlands gedruckte Zeitungen, in anderen lithografierte oder hektografierte Mitteilungsblätter erscheinen, hat Lefortowo nichts als die Wandzeitung. Es ist ein strenges Gefängnis. Die äußere und innere Bedrückung der Häftlinge ist schwer. Sie haben keine Zeit zu stilistischen Übungen, keinen schriftstellerischen Ehrgeiz und keine Lust zur Literatur. Der Isolator Lefortowo ist ein trauriges Haus. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Klaus Missfeld.